bist den Weg allein. Dein Schal ist fest umschlungen, dein Blick haftet am Boden. Warum, das ist alles egal. Ist ein Brief in deiner Tasche, trag dich schwer, du musst dich mühen. Mal zu lesen lohnt nicht. Es bleibt die Frage, woran es lag. Ein Schreiter, ein Lachen wie die Sterne in ihrem letzten Moment, bevor sie beschließen zu verglühen. Wurden sie schon versenkt? Deine Begleitung, eine Erinnerung taucht auf. Ihr seid hier oft entlang gegangen. Da strahltet ein Lachen wie die Sonne. Doch die Wende kam schnell. Und die Feuer brannten nicht lange. Es blieb das dunkle Firmament, Firmament. Du hast es nicht verdient, dass das Leben an dir vorbeigeht. Du hast es nicht verdient, dass die Welt sich an dir vorbeidreht. Du hast es nicht verdient, dass die Liebe an dir vorbei weht. Du hast es nicht verdient, dass deine Sehnsucht niemand versteht. Du hast es nicht verdient, nicht verdient. Der Vollmond in der letzten hellen Nacht, in Gewissheit, dass er abnimmt, hast du seither nie mehr gelacht, nie mehr gelacht. Du hast es nicht verdient, dass das Leben an dir vorbeigeht. Du hast es nicht verdient, dass die Welt sich an dir vorbeidreht. Du hast es nicht verdient, dass die Liebe an dir vorbeigeht. Du hast es nicht verdient, dass deine Sehnsucht niemand versteht. Du hast es nicht verdient, dass das Leben an dir vorbeigeht. Du hast es nicht verdient, dass die Welt sich an dir vorbeidreht. Du hast es nicht verdient, dass die Liebe an dir vorbei weht. Du hast es nicht verdient, dass deine Sehnsucht niemand versteht. Du hast es nicht verdient.